Liebe vorhin geglaubt. Ihr sagt über Stolz und Zusammenhalt. Doch heute lässt es euch völlig kalt. Ihr sagt nur noch das Geld. Ihr wart anscheinend ein Liga-Held. Heute macht ihr Musik für den Kommerz. Wenn ich das sehe, blutet mir das Herz. Das geht uns am Arsch vorbei. Ihr seid die Priester der Lüge. Durch eure